Aussprache, Übung 2. 1. A. Ich glaube, für die heutige Arbeitswelt muss man flexibel sein. Ja, junge Menschen werden mehr als einen Beruf lernen. B. Junge Menschen werden mehr als einen Beruf lernen? Das kann man sich kaum vorstellen, oder?